Ja, also hallo zusammen. Wir freuen uns, dass ein paar Leute trotz des wirklich sehr guten Wetters hier erschienen sind zum Vortrag. Also es ist ein kleines Input-Referat von uns mit einer anschließenden Diskussionsrunde. Das Thema ist ein Verhältnis zum orthodoxen Marxismus und kritischer Theorie. Und erstmal würde ich kurz was zum Ablauf sagen. Wir werden jetzt ein Input-Referat halten, zuerst der Markus einen Teil, dann ich einen Teil. Das wird sich so im Rahmen von 35 bis 50 Minuten abspielen, auf keinen Fall länger. Und danach sollten wir auch noch einige Zeit zum Diskutieren haben. Angeplantes Ende ist etwa 9. Wer Lust hat, ist danach herzlich eingeladen, noch mit uns in eine Bar oder Kneipe hier im Umfeld des Campus zu gehen. Wir würden uns freuen, wenn da ein paar Leute mitkommen. Und bitte? Und zur Einleitung möchte ich erst nochmal an ein Jubiläum erinnern. Gestern vor 226 Jahren war der Sturm auf die Bastille, was die bürgerlichen Revolutionen in Europa einläutete. Und wir werden diesem Thema wieder begegnen heute. Dann noch ein paar kurze Sachen, paar kurze Ankündigungen in eigener Sache. Zuerst, wir haben dienstags um 18 Uhr hier im Studierendenhaus in einem der K-Räume unten jeweils Lesekreis, noch in den folgenden 3 Wochen. In den nächsten 3 Wochen werden wir auch hauptsächlich Texte der kritischen Theorie lesen, Walter Benjamin und Adorno. Einige der Texte sind auch heute schon erwähnt, werden angesprochen in den Vorträgen. Auch da freuen wir uns, wenn Leute von euch erscheinen. Wer sind wir? Wer ist Platypus? Platypus ist eine Gruppe, die sich im Jahr 2006 in Chicago gegründet hat, im Zuge der Anti-Irak-Kriegsproteste und der Nachwehen dieser. Und Platypus versteht sich als ein Projekt zur kritischen Selbstreflexion und praktischen Re- und Neuorganisation der Linken. Dafür geben wir monatlich eine Zeitschrift raus, die PR, von der ihr mehrere Ausgaben draußen findet. Wir veranstalten außerdem an verschiedenen Campi rund um die Welt Lesekreise, kleine Kaffeepausen, wo man sich über aktuelle politische Geschehnisse oder Sachen, die ansonsten unter den Nägeln brennen, unterhalten kann. Und natürlich Podiumsdiskussionen zu verschiedenen Themen und Aktivitäten der Linken. So, das soweit über uns. Draußen liegt eine E-Mail-Liste, in die ihr euch auch gerne eintragen könnt, wenn ihr auf unseren Diskussionsverteiler wollt oder auf den Verteiler, bei dem wir unsere Veranstaltung ankündigen. Was ist dieser Teach und was ist diese Diskussionsrunde? Zum einen ist es für Markus und mich im gewissen Sinne eine Möglichkeit, das, was wir in den letzten Jahren individuell, aber auch gemeinsam mit Platypus erarbeitet haben, in eine etwas größere Runde zu tragen und vorzustellen, was in unserer persönlichen Beschäftigung mit Marxismus und kritischer Theorie quasi das Substrat dessen ist, was wir daraus gewinnen konnten für uns. Auf der anderen Seite soll aber auch dieser Vortrag nicht irgendwie den Anspruch erfüllen wollen, dass wir hier eine komplette Interpretation, Analyse oder gar irgendwie die Substanz vom Denken der kritischen Theorie liefern können. Wir sind uns natürlich darüber bewusst, dass das nicht möglich ist. Aber wir möchten eben Anschluss geben dessen, was für uns ein entscheidender Zug ist zum Verständnis der kritischen Theorie. Und das ist das durchaus widerspruchsvolle und unserer Meinung nach sehr interessante Verhältnis der kritischen Theorie zum sogenannten orthodoxen Marxismus. Und Markus wird jetzt erstmal den Einstieg machen und ein bisschen anfangen zu erklären, über was für Begriffe wir uns eigentlich unterhalten. Dankeschön. Und noch eins vorweg, Verständnisfragen können natürlich jederzeit gestellt werden. Für inhaltliche Diskussionsfragen würde ich bitten, dass wir das dann eben nach dem Vortrag in der Diskussionszeit machen. Wir sollten genug Zeit dafür haben. Okay, dankeschön. Okay, guten Tag. Ich lese jetzt einfach mal ein Referat vor und ja, genau. Lauter. Zu Beginn der Diskussion über Theorie und Praxis zwischen Horkheimer und Adorno aus dem Jahre 1956, das haben wir im Vorfeld auch rumgeschickt, vielleicht hat es ja der eine oder die andere auch gelesen, merkt Max Horkheimer an, dass der, Zitat, Grund für die Theorie weggefallen sei, da, Zitat, einerseits das Bürgertum das Denken in Facts verwandelt, auf der anderen Seite keine Partei mehr da ist. Adornos Reaktion lautet, Zitat, bei den Russen gibt es auch keine Theorie mehr, sondern nur Abracadabra und Positivismus. Auch im weiteren Verlauf der Diskussion taucht immer wieder die Frage auf, welche Bedeutung Theorie in einer Zeit zukommt, in der sie scheinbar vollkommen von gesellschaftsverändernder Praxis abgeschnitten ist. Horkheimers späterer Vorschlag zum, Zitat, Aufruf zur Wiederherstellung einer sozialistischen Partei, den Adorno um den Hinweis auf ein, Zitat, streng leninistisches Manifest, Zitat Ende, ergänzt, mündet in der Feststellung, dass ein eben solches Manifest kaum auf einen Adressaten treffen würde. So meint Horkheimer, Zitat, in Russland kann man das nicht verbreiten, in den USA und Deutschland hat es keinen Wert, höchstens in Italien und Frankreich. Wir rufen niemandem zu etwas auf. Trotz Chruschtschows Geheimrede beim 20. Parteitag der KPdSU, die als Tauwetter benannte Destalinisierung der Sowjetunion einleitete, sahen Horkheimer und Adorno in ihr kein wie auch immer geartetes sozialistisches Projekt mehr, an das sich anknüpfen ließe. Etwa 30 Jahre zuvor, zwischen 1926 und 1931, verfasste der junge, frisch habilitierte Horkheimer eine Aphorismensammlung namens Dämmerung. Dort heißt es an einer Stelle, Zitat, also das letzte Großzitat, danach dann weniger, aus den von Marx entdeckten ökonomischen Gesetzen folgt nicht der Sozialismus. Die Illusion des naturnotwendigen Eintritts der sozialistischen Ordnung gefährdet das richtige Handeln kaum weniger als der skeptische Unglaube. Wenn Marx den Sozialismus nicht bewiesen hat, so hat er gezeigt, dass es im Kapitalismus Entwicklungstendenzen gibt, welche ihn möglich machen. Die sozialistische Gesellschaftsordnung wird von der Weltgeschichte nicht verhindert, sie ist historisch möglich. Verwirklicht wird sie aber nicht von einer der Geschichte immanenten Logik, sondern von den an der Theorie geschulten, zum Bessern entschlossenen Menschen oder überhaupt nicht. Neben diesem Zitat verweisen auch viele weitere Stellen auf die Stoßrichtung Horkheimers Denkens zu dieser Zeit. Es war in vielerlei Hinsicht Ausdruck der sich in den 1920er Jahren immer weiter zuspitzenden politischen Situationen, die durch die Schwächung der revolutionären marxistischen Linken, der Stalinisierung und dem Erstarken von Nationalsozialismus und Faschismus als Massenbewegungen gekennzeichnet war. Diese Situation warf die Frage auf, wieso trotz aller objektiven Reife der gesellschaftlichen Verhältnisse die Revolution ausblieb. Horkheimer wandte sich also schon früh gegen eine Interpretation des Marxismus, nach der der Sozialismus naturnotwendig, sei es aus objektiven ökonomischen Gesetzen wie der Zusammenbruchstheorie oder einer metaphysischen Fortschrittsidee in die Welt trete. Gleichzeitig musste aufgrund des Ausbleibens einer sozialistischen Revolution, deren notwendiges Eintreten von der Zweiten Internationale, insbesondere der SPD, der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg immer wieder proklamiert wurde, fundamental auf die praktischen Implikationen der marxistischen Theorie selbst reflektiert werden. Welches Verhältnis besteht zwischen marxistischer Theorie und deren praktischer Umsetzung? Wie wirkt sich Praxis umgekehrt betrachtet auf Theorie aus? Kann marxistische Theorie, stets in enger Verbindung zu Praxis gedacht, angesichts ihres praktischen Scheiterns überhaupt in ihrer ursprünglichen Form beibehalten werden? Fragen wie diese traten angesichts eines sich von Jahr zu Jahr immer klarer abzeichnenden Niedergangs des Marxismus und seines praktischen Ausdrucks der organisierten Arbeiterklasse in den Vordergrund und sollten Horkheimer und Adorno Zeit ihres Lebens verfolgen, wie nicht nur die Diskussion von 1956, die bereits erwähnt wurde, belegt. Gehen wir wiederum wenige Jahre zurück. Im Gründungsjahr des Frankfurter Instituts für Sozialforschung 1923 erscheint Georg Lukács' Aufsatzsammlung Geschichte und Klassenbewusstsein, in dem Lukács die berühmte Frage stellt, was ist orthodoxer Marxismus, nachdem auch ein Aufsatz benannt ist. Der unverblümte, direkte Charakter seiner Frage verweist darauf, dass 40 Jahre nach Marx' Tod eine Vergewisserung über die Grundlagen marxistischer Gesellschaftstheorie notwendig geworden zu sein scheint. Nach der scheinbar wie aus dem Nichts erfolgten Zustimmung zu den Kriegskrediten durch die SPD-Reichstagsfraktion, hinter der Lenin zunächst eine preußische Propagandafälschung vermutete, hatte sich die deutsche Sozialdemokratie im Laufe des Krieges mehrfach gespalten. Das Selbstverständnis als Partei der Freiheit und des Fortschritts war angesichts der von der SPD-Führung und Karl Kautsky mitgetragenen europaweiten Massenschlechterei, wie es Rosa Luxemburg genannt hat, fundamental in Frage gestellt worden. Während sich die inneren Spannungen der sich als marxistisch verstehenden deutschen Sozialdemokratie schon im Zuge des um die Jahrhundertwende, also etwa um die Jahrhundertwende 1896 angestoßenen Revisionismusstreits zwischen Bernstein auf der einen Seite, Luxemburg und Kautsky auf der anderen Seite bahnbrachen, hier aber noch zugunsten der orthodoxen Parteispitze, also orthodox, Zitat, natürlich in Anführungszeichen zu verstehen, aber orthodox hieß damals, war damals, mit orthodox war damals das Zentrum der SPD gemeint um Karl Kautsky und deren politische und theoretische Ausrichtung. So wurde aus Sicht der revolutionären Marxisten der Zweiten Internationale 1914 klar, dass eine Spaltung der internationalen Arbeiterbewegung und damit ein fundamentaler Bruch mit den bisherigen Prämissen sozialdemokratischer Politik notwendig wurde. Für die Führung der SPD bestand kein Widerspruch zwischen einem marxistischen Programm und der Bewilligung der Kriegskredite. Aus ihrer Sicht würde der Sozialismus ohnehin in Kürze automatisch bedingt durch objektive historische oder ökonomische Gesetzmäßigkeiten eintreten. Tagespolitische Entscheidungen wurden als unabhängig von der erwarteten fundamentalen gesellschaftlichen Veränderung betrachtet. Für die revolutionäre Linke um Luxemburg und Lenin wurde jedoch spätestens 1914 klar, dass die programmatische Einheit bezüglich des Erbes von Marx, die schon in der Auseinandersetzung mit Bernstein zu bröckeln begann, endgültig verloren gegangen war. Die Frage nach dem Gehalt marxistischer Orthodoxie, in Anführungszeichen, hatte sich fundamental gewandelt und war vielleicht unklarer geworden als je zuvor. Und das ist also der Hintergrund, zusammen mit dem Scheitern der deutschen Revolution nach dem Ersten Weltkrieg. Vor diesem Hintergrund verfasst Georg Lukács Geschichte und Klassenbewusstsein. Es ist hierbei von entscheidender Bedeutung, dass Lukács keineswegs den Anspruch hatte, etwas radikal Neues zu leisten. Vielmehr ging es ihm in erster Linie darum, eine bestimmte Tradition des Marxismus, die im Laufe seiner historischen Entwicklung aus Lukács Sicht verschüttet wurde, wieder verfügbar zu machen und auf neuer geschichtlicher Stufe auszuformulieren. Lukács wendet sich explizit gegen den Geschichtsdeterminismus der Zweiten Internationale, der das Wachstum der sozialistischen Bewegung trotz revolutionärer Rhetorik zum alleinigen Zweck seiner politischen Praxis machte. Dagegen schreibt Lukács in Was ist orthodoxer Marxismus? Erst wenn das Bewusstwerden den entscheidenden Schritt bedeutet, den der Geschichtsprozess seinem eigenen, sich aus Menschenwillen zusammensetzenden, aber nicht von menschlicher Willkür abhängigen, nicht vom menschlichen Geiste erfundenen Ziele entgegentun muss, wird die Einheit von Theorie und Praxis, die Voraussetzung der revolutionären Funktion der Theorie, möglich. Im orthodoxen Marxismus nach Lukács ist es die Funktion der marxistischen Theorie, die gesellschaftliche Wirklichkeit unter dem Aspekt ihrer Veränderbarkeit begreiflich zu machen und ein entsprechendes Klassenbewusstsein des Proletariats zu fördern, das über dessen spontanes, gewerkschaftlich geformtes Bewusstsein insofern hinausgeht, als es gegenüber den unmittelbaren, mitunter partikularen Interessen einzelner Segmente des Proletariats stets das revolutionäre Gesamtinteresse der Klasse und somit der gesamten Gesellschaft artikuliert. Die scheinbar isoliert voneinander existierenden unveränderbaren Tatsachen des sozialen Lebens müssen als Momente des historisch gewachsenen gesellschaftlichen Gesamtzusammenhangs, den Lukács Totalität nennt, erkannt und verändert werden. Und genau dieses Verständnis von Theorie ist nicht bloß als Abgrenzung vom bernsteinischen Revisionismus, über den ich gerade schon geredet habe, zu verstehen, in der das revolutionäre Endziel, die sozialistische Revolution selbst, bedeutungslos wird. Von Bernstein kommt dieser berühmte Spruch, die Bewegung, das Ziel ist nichts, die Bewegung ist alles. Und auch vom Geschichtsdeterminismus der Vorkriegs-SPD abgegrenzt, in der der revolutionären Theorie eine lediglich dekorative Rolle zukommt, sondern bedeutet gleichzeitig auch eine Abkehr vom Voluntarismus, das heißt der Vorstellung, dass revolutionäre Veränderung allein vom Willen der Beteiligten abhängt. Lukács zufolge sind diese scheinbar fundamental entgegengesetzten Vorstellungen zwei Seiten derselben Medaille. Zitat, notwendig einander zugeordnete Pole, denen jeweils eine schematische Trennung von Denken und Wirklichkeit, Theorie und Praxis zugrunde liegt. Haben die konkreten Bezüge auf die internationale Sozialdemokratie in Was ist orthodoxer Marxismus in erster Linie die Funktion, den revolutionären Marxismus durch eine Abgrenzung von nicht-revolutionären Strömungen genauer zu bestimmen und erfüllen somit eine vornehmlich negative Funktion, gibt es für Lukács an anderen Stellen in der Geschichte der deutschen und russischen Arbeiterbewegung auch positive Bezugspunkte, die die von ihm geforderte Einheit von Theorie und Praxis politisch umzusetzen versuchten. In Deutschland sieht er diesbezüglich als herausragende Figur Rosa Luxemburg an, während er, gleichsam als ihr östliches Pendant, in Russland Wladimir Lenin als Verkörperung des originalen revolutionären Marxismus betrachtet. Zu Luxemburg schreibt er im Aufsatz, Rosa Luxemburg als Marxist, das ist auch, glaube ich, der erste Aufsatz aus Geschichte und Klassenbewusstsein, ihre Art der Darstellung bedeutet eine Rückkehr zum originellen, unverfälschten Marxismus. Es ist das Zeichen für die Einheit von Theorie und Praxis im Lebenswerk Rosa Luxemburgs, dass diese Einheit von Sieg und Niederlage, von Einzelschicksal und Gesamtprozess den Leitfaden zu ihrer Theorie und Lebensführung gebildet hat. Ihre Schriften, allen voran die Akkumulation des Kapitals und Sozialreform oder Revolution, sind für Lukács konkrete Ausdrücke eines in seinem Sinne orthodoxen Marxismus, der auf aktuelle politische und ökonomische Probleme angewandt wird. Auch der russische Revolutionär Wladimir Lenin stellt für Lukács einen ständigen positiven Bezugspunkt dar, der das wahre Erbe der marxischen Theorie weiterführe. So konstatiert er im Vorwort zu Geschichte und Klassenbewusstsein, dessen Zitat Tiefe, Größe und Fruchtbarkeit als Theoretiker, Zitat endet, jedoch lediglich die Voraussetzung für dessen praktische Wirkung sei. Nochmal ein Zitat. Diese Wirkung beruht darauf, dass er das praktische Wesen des Marxismus auf einer vor ihm unerreichten Stufe von Klarheit und Konkretion gebracht hat. dass er dieses Moment aus einer fast vollständigen Vergessenheit gerettet und durch diese theoretische Tat uns wieder den Schlüssel zum richtigen Verständnis der marxistischen Methode in die Hand gegeben hat. Lenin habe also in Form einer revolutionären Realpolitik die beiden Pole Theorie und Praxis zu vermitteln versucht. Neben dem berühmten Geschichte- und Klassenbewusstsein von Lukács erschien im gleichen Jahr, 1923, ein zu Unrecht in Vergessenheit geratenes Werk von Karl Korsch mit dem Titel Marxismus und Philosophie. Erstaunlicherweise adressierten Lukács und Korsch sehr ähnliche Probleme, obwohl sie sich zu dieser Zeit noch nicht kannten. Wie bei Lukács nimmt das Problem der Vermittlung von Theorie und Praxis bei Korsch eine zentrale Stellung ein. Er unterteilt die Geschichte des Marxismus in drei Phasen, die jeweils eng an das Theorie-Praxis-Problem gebunden sind. Während die erste Phase von 1843 bis 1848 durch eine Einheit von Ökonomie, Politik und Ideologie gekennzeichnet ist, treten diese Momente nach der 1848er Revolution und der vorläufigen Niederschlagung proletarischer Massenbewegungen immer weiter auseinander und erfahren eine scheinbar einzelwissenschaftliche Behandlung, wie zum Beispiel die Ökonomie im Kapital von Karl Marx. Wie Lukács betont Korsch jedoch, dass auch in solchen vermeintlich isolierten Problemfeldern bei Marx stets der Bezug auf das umfassende Gesamte einer Theorie der sozialen Revolution gegeben ist. Laut Korsch war es die Diskrepanz zwischen der ursprünglichen marxischen Intention einer engen wechselseitigen Befruchtung von Theorie und Praxis mit dem Ziel einer revolutionären Veränderung einerseits und der evolutionistischen Auffassung der marxischen Gedanken, wie sie auf jeweils spezifische Weise von Bernstein und Kautsky vertreten wurde, andererseits, die eine neue Generation von Marxisten vor die Aufgabe einer Wiederherstellung des Marxismus stellte und somit die dritte Phase des Marxismus einläutete. Hier sind es, wie schon bei Lukács, vor allem Luxemburg und Lenin, denen eine herausragende Rolle bei der Bewältigung dieser Wiederherstellung zukommt. So, ja, jetzt komme ich schon zum Schluss meines Teils. Fassen wir zum Schluss zusammen. Was Lenin, Luxemburg, Lukács und Korsch und später auch Trotzki vereint, ist die radikale Kritik eines Marxismus, wie er zur Zeit der Zweiten Internationale unter der Führung der deutschen SPD vorherrschte und der sich vor allem durch ein deterministisches Geschichtsverständnis und eine passive Erwartungshaltung bezüglich einer sozialistischen Revolution auszeichnete. Dagegen betonten die Vertreterinnen und Vertreter der revolutionären Strömung die Notwendigkeit, aktiv und bewusst in den Verlauf der scheinbaren gesellschaftlichen Naturgesetze einzugreifen, um den qualitativen Sprung von der durch Klassenherrschaft bezeichneten Vorgeschichte zur wirklichen Geschichte zu ermöglichen. Kern eines in diesem Sinne orthodoxen Marxismus ist eine enge Verbindung von Theorie und Praxis, die ihren Ausdruck hauptsächlich in den nach 1914 entstehenden kommunistischen Parteien fand, wobei natürlich die Bolschewiki in Russland die Ausnahme bilden, weil sie schon deutlich früher gegründet wurden. Doch die zunächst erfolgreiche russische Revolution, die sich selbst keineswegs als Endzweck, sondern als Triebfeder einer sozialistischen Weltrevolution verstand, mündete in den 1920er Jahren in der Stalinisierung und dem Sozialismus in einem Lande, wie das dann bei Stalin hieß, was zu einem Großteil durch die Niederschlagung der kommunistischen Erhebung in Deutschland in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg bedingt war. Die frühe kritische Theorie agiert zu einer Zeit, in der mit dem Sieg des Nationalsozialismus und des Faschismus als breiten Massenbewegungen das Scheitern des revolutionären Marxismus endgültig besiegelt zu sein scheint. Das eingangs erwähnte Zitat von Horkheimer, wo es um die Frage geht, wer noch ein Adressat eines sozialistischen Manifests sein könnte, also dieses Zitat verweist darauf, dass es aus der Sicht der kritischen Theorie keine positiven praktischen Bezugspunkte für eine marxistische Theorie gibt. Dennoch bleibt die Frage nach der Bedeutung von Theorie in Zeiten ihrer praktischen Ohnmacht zentral für das Denken Adornos und Horkheimers, auch und gerade nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Orthodoxie der kritischen Theorie besteht insofern gerade darin, dass sie trotz des Regresses marxistischer Theorie und Praxis an deren ursprünglichem Kern festhält und diesen auf die sich ständig verändernde Wirklichkeit bezieht. Und Stefan wird jetzt noch ein bisschen genauer darauf eingehen. Ja. Das würde ich sagen, bezieht sich auf die gesamte kritische Theorie, also bis in die 60er Jahre. Also diese Frage, was quasi der Kern kritischer Theorie ausmacht, das meine ich jetzt. Ja, also genau, beziehungsweise wenn man jetzt dieser Kontinuitätslinie folgt, auch noch weiter zurück, wobei die kritische Theorie, ist unsere These, eigentlich diese Probleme aufgreift und dann weiterentwickelt, so gerade durch die 20er, 30er Jahre hindurch und dann immer weiter bis eigentlich so. Ja, vielleicht noch eine kurze Voranstellung von mir. Wenn ich von kritischer Theorie jetzt rede, meine ich hauptsächlich die kritische Theorie von Adorno und Horkheimer, eben von den 30ern bis in die 60er Jahre, wobei es da natürlich auch Brüche gibt, insbesondere beim späten Horkheimer, aber ich möchte jetzt auf die gemeinsame Arbeit der beiden eingehen und auch natürlich das Wirken von Walter Benjamin bis zu seinem erzwungenen Freitod. Die kritische Theorie begreift sich in historischer Reihe mit bürgerlich-radikaler Philosophie, insbesondere Hegel, und deren Kritik durch den Marxismus. Herausragende Vertreter, die dort zu nennen werden, wären Marx und Engels, Lenin, Luxemburg, Trotzki, aber eben auch die erwähnten Korsch und Lukács. Ergänzt wird die kritische Theorie durch den kritischen Gehalt der Psychoanalyse. Was macht eine Wissenschaft jetzt eigentlich zu einer kritischen Wissenschaft? Das wäre ja vielleicht voran mal zu klären. Ich muss dazu noch sagen, dass dadurch, dass ich davon ausgegangen bin, dass wir einen recht großen Unterschied in Vorwissen haben und von den Punkten, von denen wir uns annähern, einige Sachen vielleicht sehr komplex oder sogar kompliziert sein mögen, andere vielleicht für andere Teilnehmerinnen oder Teilnehmer ziemlich basal. Ich bitte das zu entschuldigen, es ist einfach der Situation geschuldet. Also was macht eine Wissenschaft zu einer kritischen? Aufgrund der vielen unterschiedlichen Definitionen kritischer Wissenschaft scheint es nötig zu Beginn darzulegen, wovon genau die Rede sein soll, wenn man von kritischer Wissenschaft spricht. Des Weiteren ist eine entscheidende Frage, warum man eine Theorie gerade als eine kritisch bezeichnen sollte und was das impliziert. In seinem Aufsatz Traditionelle und kritische Theorie aus dem Jahr 1937 gibt Max Horkheimer die Ansprüche für eine kritische Wissenschaft vor. Es gibt nun ein menschliches Verhalten, das die Gesellschaft selbst zu seinem Gegenstand hat. Fußnote 1. Dieses Verhalten wird im Folgenden als das Kritische bezeichnet. Es ist beachtlich, dass der Aufsatztitel den Begriff kritische Theorie im Namen führt, Horkheimer im Text aber von kritischem Verhalten spricht. Wie Horkheimer auch im Laufe des Textes entwickelt, steht Theorie nicht in einem luftleeren Raum, sondern ist mit dem praktischen Lauf der Gesellschaft verknüpft. Dem Wesen der Wissenschaft sind Theorie wie Praxis immanent zugehörig. In der Wissenschaft geht Theorie in Praxis über, ohne dass die beiden Teile unvermittelt voneinander geschieden werden könnten. Wissenschaftliche Arbeit impliziert also nicht nur ein Denkmodell, sondern immer auch ein daraus erwachsenes Verhalten innerhalb und gegenüber der Gesellschaft. Deswegen betont Horkheimer, dass eine kritische Wissenschaft immer auch eine der Gesellschaft sein müsse. Nur wer erkennt, wo er steht, in welchem Rahmen er sich bewegt, kann sich angemessen positionieren. So schreibt Horkheimer im benannten Aufsatz, die Kategorien des Besseren, Nützlichen, Zweckmäßigen, Produktiven, Wertvollen, wie sie in dieser Ordnung gelten, sind ihm, also dem kritischen Verhalten, der kritischen Theorie, vielmehr selbst verdächtig und keineswegs außerwissenschaftliche Voraussetzungen, mit denen es nichts zu schaffen hat. Das tiefe Wirken des Zivilisierungsprozesses in und über den Individuen ist der kritische Kern einer jeden angemessenen Theorie der Gesellschaft und entspricht dem, was Horkheimer in seinem Aufsatz als das Programm kritischer Wissenschaft benannte. Eine kritische Wissenschaft nimmt die Trennung von Theorie und Praxis sowie Individuum und Gesellschaft, durch die der Einzelne die vorausgesetzten Begrenzungen seiner Aktivität als natürliche akzeptiert, nicht einfach als gegeben hin, sondern fragt nach der inneren Vermittlung dieser scheinbaren Gegensätze und reflektiert kritisch-theoretisch, wo diese im praktischen Vollzug des alltäglichen Lebens, aber auch der Hochprodukte der Kultur ineinander fallen. Die Aufgabe einer kritischen Theorie, die sich daraus ableitet, ist die spezifische Kritik an scheinbar vereinzelten Gegenständen oder Phänomenen, um an diesen den Zustand und das Wesen gesellschaftlicher Totalität zu entfalten. Und diese Totalität der Gesellschaft ist für Adorno und Horkheimer in Nachfolge Marxens eine Selbstwidersprüchlichkeit. Was das genau heißt, versuche ich in den kommenden Minuten darzulegen. Eine Aufgabe der kritischen Theorie ist also das Herausarbeiten dieser ungelösten Selbstwidersprüchlichkeiten bürgerlicher Gesellschaft seit dem Zeitalter der Industrialisierung, was von Marx als das Aufkommen von Kapital charakterisiert wird, und der damals jüngsten Entwicklungen, die Adorno und Horkheimer miterleben durften, mussten, konnten, der Übergang zum Monopolkapitalismus und Spätkapitalismus, wie Adorno es später formulieren wird. Diese theoretische Erfassung, die die kritische Theorie sich vornimmt, kann aber niemals in sich selbst verharren, denn Gesellschaft selbst als ein Gegenstand, der betrachtet wird, ist kein Gegenstand der Kontemplation. Ich würde dazu gerne ganz kurz zwei Zitate vorlesen aus Adornos Aufsatz Gesellschaft. Das ist ein kurzer Aufsatz aus Soziologische Schriften 1. Um seiner funktionalen Bestimmung willen ist der Begriff der Gesellschaft weder unmittelbar zu greifen noch, wie naturwissenschaftliche Gesetze, drastisch zu verifizieren. Positivistische Strömungen der Soziologie möchten ihn deshalb als philosophisches Relikt aus der Wissenschaft verbannen. Derlei Realismus ist unrealistisch. Denn während Gesellschaft weder aus Einzeltatsachen sich abstrahieren, noch ihrerseits wie ein Faktum dingfest machen lässt, gibt es kein soziales Faktum, das nicht durch Gesellschaft determiniert wäre. Nach einem kurzen Absatz fährt er fort. Weil Gesellschaft weder als Begriff nach der gängigen Logik sich definieren, noch deiktisch sich demonstrieren lässt, während doch die sozialen Phänomene unabweislich ihren Begriff fordern, ist dessen Organ die Theorie. Bloß eine ausgeführte der Gesellschaft könnte sagen, was Gesellschaft ist. Das ist für mich der entscheidende Satz, auf den es hinausläuft, was Adorno aufbaut. Ja. Was mit ausgeführter Theorie gemeint? Praxis, die auf Theorie begründet ist. Erstmal ganz grob gesprochen. Also eben eine Praxis, die das vollführt, was sie sich vorgenommen hat, um die nötigen Mittel zu finden, um sich überhaupt etwas vorgenommen zu haben, muss eben eine theoretische Grundlage dafür bestehen. Aber ich werde später noch was dazu sagen. Es ist auf jeden Fall ein schwieriges Phänomen. Dieser Punkt, dass Adorno also von Gesellschaft spricht, als was nicht deiktisch, das heißt irgendwie in Raum und Zeit bestimmbar, wie hier, da, dort, zu benennen ist, sondern als Gegenstand nur einer des direkten Verhaltens dazu sein kann, theoretisch wie praktisch, führt mich zurück zu Korsch. Und das sind auch die letzten Zitate, die ich habe, weil ich nicht will, dass es in so eine Collage von fancy Textausschnitten ausartet, aber es ist recht entscheidend, glaube ich. Was ich habe, ist der letzte Satz von Marxismus und Philosophie von Korsch, den Markus eben angesprochen hat. Das bürgerliche Bewusstsein, welches notwendig der Welt als reine kritische Philosophie und voraussetzungslose Wissenschaft selbstständig gegenüberzustehen meint, sowie der bürgerliche Staat und das bürgerliche Recht scheinbar selbstständig über der Gesellschaft stehen, muss durch die revolutionäre materialistische Dialektik die Philosophie der proletarischen Klasse auch philosophisch bekämpft werden, bis es am Ende dieses Kampfes zugleich mit der vollständigen praktischen Umwälzung der gesamten bisherigen Gesellschaft mitsamt ihren ökonomischen Grundlagen auch theoretisch vollständig überwunden und aufgehoben sein wird. Zitat: Ihr könnt die Philosophie nicht aufheben, ohne sie zu verwirklichen. Warum komme ich jetzt auf das Zitat von Korsch? Weil Adornos als methodologisch Hauptwerk geltendes Buch Negative Dialektik mit einem Satz beginnt, der da lautet: Philosophie, die einmal überholt schien, erhält sich am Leben, weil der Augenblick ihrer Verwirklichung versäumt war. Adorno tritt also hier in direkten Kontakt mit diesem Korsch-Text. Er möchte anzeigen, dass die Aufgabe, die Korsch formuliert hat, noch immer fortbestehend ist, in ihrer Nötigkeit, und dass man nicht irgendwie weiter an einer Lösung bleibt. Adorno hat in Negative Dialektik einen Begriff geprägt, der immer so ein bisschen was mystisch-obskures hat, und das ist der Begriff des Nicht-Identischen. Ich möchte in den nächsten Minuten versuchen, diesen Begriff ein bisschen näher zu erläutern und warum Adorno diesen Begriff meines Erachtens verwendet. Das Nicht-Identische gründet laut Adorno im Auseinanderweisen von Begriff und Sache und bezeichnet also dasjenige vom zu Begreifenden, was im Begriff nicht aufgeht. Das, worüber, was vielleicht noch etwas runtergebrochen ausformuliert, heißt, dass im Bewusstsein dessen, was wir von Gesellschaft, das Bewusstsein, was wir im Moment von Gesellschaft besitzen, ist nicht hinreichend zu dem, wie Gesellschaft sich wirklich verhält, was Gesellschaft wirklich ist, wie es aus dem Tun der Leute hervorgeht und wiederum dieses Tun formt. Nicht-Identität soll begrifflich die Krise, den Selbstwiderspruch, in dem bürgerliche Gesellschaft geraten ist, erfassen, bezieht sich aber auch auf die Krise und den Selbstwiderspruch des Marxismus, was wir später sehen werden. Warum beschreibt Adorno jetzt dieses Nicht-Identische? Er bezieht sich dabei, wie bereits erwähnt, in der Nachfolge Marxens kritisch auf Hegel. Für Hegel ist die Gesellschaft der Ausdruck sich entfaltender Freiheit. Für den Marxismus, also auch für Adorno, ist die Gesellschaft, die bürgerliche Gesellschaft, die Hegel beschreibt, eine des Selbstwiderspruchs. Das heißt, durch Kapital, durch das soziale Verhältnis von Kapital, in dem wir uns bewegen, ist die bürgerliche Gesellschaft selbst widersprüchlich geworden. Eine kritische Theorie der Gesellschaft muss die Potenziale und Hindernisse dieser Gesellschaft benennen, um einen Weg aus der destruktiven und selbstwidersprüchlichen, unfreien Form der Freiheit finden zu können. Das heißt, letztlich eine sozialistische Revolution ermöglichen zu können. Die unfreie Form der Freiheit bedeutet, es besteht der gesellschaftlich produzierte Zwang zur Identität von Identität und Nicht-Identität. Das ist ein ziemlich komplexes Bild, das ich versuchen möchte, am analogen Modell ein bisschen genauer zu erläutern. Also zuerst mal habe ich mir zur Dialektik ein Bild von Jürgen Witzer gebaut, der hier dankenswerterweise immer die Adorno-Vorlesung hält. Adorno beschreibt in der negativen Dialektik die mutuell vermittelten Gegensatzpaare. Und Jürgen Witzer macht das immer deutlich am Bild des Yin-Yang-Zeichens, wobei die interessante Side-Note dazu ist, dass in Asien, woher das Symbol stammt, niemand dieses Symbol so interpretieren würde. Sondern das ist eine Interpretation, die er versucht. Es gibt zwei durch diese Linie strikt getrennte Gegensätze, die überschneiden sich in keinem Teil des Feldes. Es gibt auch keine Mitte zwischen den beiden. Trotzdem haben die jeweiligen Gegensätze einen Einschluss ihres Widerpaars in sich. Das heißt, sie bilden ein Ganzes in ihrer Getrenntheit und in der absoluten Getrenntheit, die eben keine Mitte hat, gibt es aber trotzdem ein inneres Verhältnis zwischen den beiden. Das ist ein sehr komplexes Modell und jetzt geht es um die Identität von Identität und Nicht-Identität. Das habe ich versucht, analog am frühen Bild des psychischen Apparats von Freud zu verdeutlichen. Das habe ich selbst daran gezogen als Analogie. Auf jeden Fall war Adorno das Modell Freuds bekannt. Und es lassen sich bei Freud auch durchaus dialektische Modelle finden. Insofern ist es nicht an den Haaren herbeigezogen. Das ist laut Freud die Einheit der Psyche, also der individuellen Psyche, die es gibt. Hier ist das Feld, das Freud als Vorbewusstsein bezeichnet. Hier ist Verständnis. Das sind die Abkürzungen. Hier ist Es und Ich. Es und Ich sind getrennte Instanzen innerhalb des psychischen Modells. Das heißt, das Ich ist immer mit sich selbst identisch. Ich ist das, was sich bewusst ist. Der Inhalt dessen, wovon sich das Ich gerade bewusst ist, ist zwar was Austauschbares, aber Ich, wenn es sich betrachtet, ist immer Ich. Gleichzeitig ist Es da. Es ist das, was Freud als die triebhafte Grundlage und dessen Ausformung im Individuum betrachtet. Das Ich und das Es bilden eine Identität zusammen. Sie sind deckungsgleich, weil sie zusammen im psychischen Apparat waren. Sie sind aber auch nicht identisch, weil sie getrennt sind in den beiden Feldern. Ich ist Ich und Es ist Es. Es gibt zwar einen Tauschvorgang, der zwischen den beiden vor sich geht. Unbewusstes kann bewusst werden. Bereits bewusste Dinge können unbewusst oder sogar verdrängt werden. Aber die beiden sind immer in der Geschiedenheit voneinander. Es ist ein relativ komplexes Modell, wir können später auch gerne noch drüber reden. Es ist mir dazu eingefallen und ich fand es ein gutes Bild dafür, was es heißt, dass Dinge mit sich selbst einheitlich sind, mit sich selbst nicht einheitlich sind und das in einer kompletten Gestalt. Es ist ein sehr, sehr komplexes Modell. Ich habe jetzt, um das vielleicht ein kleines bisschen konkreter machen zu können, das mit Beispielen, ist es zu klein, soll ich nicht beforschen oder ist es ja. Also, die Identität von Identität und Nicht-Identität. Ich komme jetzt mal hier vor. Es gibt auf der einen Seite ein, hier von Marx, aus dem Kapitalwissen, ein Gebrauchswert der Ware und einen Tauschwert der Ware. Des Weiteren gibt es kapitalistische Sozialverhältnisse und ein bürgerlich-ideologisches Bewusstsein sozialer Verhältnisse. Dann gibt es die kapitalistische Basis, die ökonomische Grundlage, auf der die Gesellschaft, von der aus die Gesellschaft produziert und reproduziert wird. Und es gibt den bürgerlich-ideologischen Überbau, das, was sich an Kultur daraus ergibt. Das Entscheidende bei diesen Modellen ist eben, dass wir jetzt nicht hier das Identische haben und hier das Nicht-Identische, oder hier das Nicht-Identische und hier das Identische. sondern es gibt eine Identität der beiden. Sie sind wirklich eins. Und welche Seite des Dings sich zeigt, ist vom Betrachtungswinkel abhängig. Das ist das, weshalb Horkheimer von traditioneller und kritischer Theorie spricht in dem Aufsatz. Und was Lukács in Geschichte und Klassenbewusstsein versucht zu erklären, es gibt eine kontemplative Sicht auf die Dinge, die die Dinge als ein Äußeres betrachtet. Und es gibt die kritische Sicht, die proletarische bei Lukács, die kritische in der kritischen Theorie, die eben einen anderen Blick auf das Ding wirft. Die kritische ist sich der Beidseitigkeit der Dinge bewusst und ist sich eben der Tatsache bewusst, dass es eine Einheit von Dingen gibt, die eigentlich selbstwidersprüchlich sind. In der Realität können die Dinge beides sein. Aber in der Realität sind sie auch getrennt. Der Gebrauchswert der Ware ist nicht gleich dem Tauschwert der Ware. Aber beide sind gleich in der Wirklichkeit verwurzelt, in unterschiedlichen Belangen. Und das ist somit die komplexe philosophische Grundlage, von der aus Marx und die kritische Theorie das Kapitalverhältnis betrachten. So viel, um dann gleich noch ein bisschen näher drauf einzugehen. Das Nicht-Identische ist somit etwas, was in allen einzelnen Dingen, Phänomenen zu finden ist, aber eben hauptsächlich ein Zug der Zeit ist. Diese Identität von Identität und Nicht-Identität ist etwas, was durch Geschichte, durch das sich real ereignende Verhalten von Menschen gesellschaftlich ausgebildet hat. Das Nicht-Identische wird somit in die Identität des historischen Moments gezwungen. Dies ist der Ausdruck des unerkannten und unterdrückten Selbstwiderspruchs bürgerlicher Gesellschaft. Im Nicht-Identischen liegt der Verweis auf die potenzielle Dynamik des historischen Widerspruchs. Adornos Frage war die nach der Dialektik von Stillstand und Dynamik innerhalb der Gesellschaft. Konkreter, was ändert sich an Kapital und was bleibt sich gleich? Was die entscheidende Frage für Marxismus ist. Denn die marxische Lehre sagt, solange es Kapital gibt, gibt es eine kritische Wissenschaft dieses gesellschaftlichen Zustands und das ist der Marxismus. Das ist die Wissenschaft, die angemessen mit diesem Selbstwiderspruch umgeht. Deshalb ist die entscheidende Frage, leben wir überhaupt noch im Kapitalismus und inwiefern ist dieser Kapitalismus noch derselbe, in dem Marx gelebt hat? Das Modell des Nicht-Identischen bezieht sich auf die Komplikation des Kapitalverhältnisses selbst. Kapital ist kein Ding, sondern ein sich ständig reproduzierender und aktualisierender Prozess des Werdens. Auch das ist die unfreie Form der Freiheit. Es werden beständig neue Dinge integriert und in diesen Verlauf aufgenommen, aber in einer unfreien Form, weil alles, was integriert wird, durch Kapital integriert werden muss. Wenn dies nach einer Wiederholung der Kritik Marxens klingt, so ist dies keineswegs zufällig oder mechanistisch rekonstruiert, sondern laut der kritischen Theorie und ihrer Vorgänger im Verlauf von Geschichte, also Klassenkampf, selbstbedingt. Der kritischen Theorie ist, wie bereits angesprochen, immanent zugehörig, dass sie auf eine kritische Praxis hinführen soll. Seit den frühen 1940er Jahren arbeitet Adorno sich gemeinsam mit Horkheimer an der Frage ab, was eine kritische Theorie in einem historischen Moment bedeutet, in dem keine kritische Praxis erkennbar ist. Was heißt das? Weder ist der Fall, noch steht in Aussicht, aus Adornos und Horkheimers Sicht, dass die Ausgebeuteten, die Proletarier aller Länder, sich im Kampf gegen die Ausbeuter zu einer Klasse organisieren und somit Klassen, Klassenkampf, Staat, Kapital und Herrschaft von Menschen über Menschen letzten Endes aufheben. Aufheben lässt sich in dem Fall so verstehen wie gesellschaftlich überflüssig machen. Aber warum sprechen Adorno und Horkheimer im Gespräch über Theorie und Praxis, das wir vorher rumgeschickt hatten, davon, dass es keine Partei mehr gäbe, wenn es die KPdSU gibt, die gerade ihren 20. Parteitag abhält? Sie beziehen sich auf die historische Tendenz, die zu beobachten war und im Zweiten Weltkrieg dann schlagend sichtbar geworden ist, dass die offiziellen kommunistischen Organisationen die Aufgabe des Marxismus verraten haben, beziehungsweise nicht mehr in der Lage sind, diese Aufgabe zu erfüllen. Da es also keine revolutionäre Partei und keine Bewegung gab, die eben diesem Anspruch genügen konnte und keine Hoffnung auf eine baldige Änderung bestand, zog die kritische Theorie die Konsequenz und fragte, was dies nun für den Marxismus bedeutet. Theorie und Praxis haben eine innere Vermittlung, sind trotz ihrer Trennung zusammengehörig. Das Yin-Yang-Zeichen. Sie müssen in einem produktiven Spannungsverhältnis stehen, um das zu erzielen, was ursprünglich angedacht war. Wirkliche Praxis, Praxis, die ihren Namen verdiente, benötigt Theorie. Theorie im radikalen Sinne möchte die Welt nicht nur beschreiben, sondern verändern und ist selbst eine Form von Praxis. Das wird von Adorno unter anderem in Resignation und Marginalien zur Theorie und Praxis auch noch etwas genauer besprochen. Kritische Theorie ist also nicht nur eine kritische Theorie des Kapitalismus, sondern auch des Marxismus und seiner Krise im 20. Jahrhundert. Die Frankfurter Schule fragte also, was ist die Philosophie der Revolution, nachdem die Revolution gescheitert ist? Die Aufgabe der Theorie war und ist es, von der Erscheinung der Gesellschaft auf ihr Wesen zu schließen und dieses zu erkennen als einen Prozess, der das bewusste Handeln der Menschen selbst erfordert, wenn er nicht als die manifeste Barbarei fortbestehen soll, die bis jetzt alle Geschichte war. Das unschätzbare Verdienst und die uneingelöste Aufgabe der kritischen Theorie ist die Erkenntnis, dass der Marxismus und die Linke wandelnde Tote sind, die sich ihrem eigenen Tod nicht eingestehen können. Dies macht sie zu Schauergestalten, die der dringend erforderlichen Aufgabe einer emanzipatorischen Transformation der Gesellschaft, der sozialistischen Revolution, im Weg stehen. Die kritische Theorie lehrt, dass der Marxismus bzw. das, was von ihm übrig geblieben ist, gegen sich selbst Recht behalten muss, sein eigenes Trauma der gescheiterten Revolution erkennen und selbstkritisch aufarbeiten muss, wenn es jemals eine Gesellschaft geben soll, die die bürgerlichen Ideale Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, heute würde man vielleicht eher sagen Solidarität, wahrhaft sozial verwirklichen würde. Adorno erkennt, dass die Revolution, die vor 226 Jahren in Europa mit dem Sturm auf die Bastille begonnen hat, nicht geendet hat. Diese Revolution ist nicht beendet worden. Die Ansprüche, die der dritte Stand hatte, sind uneingelöst und bestehen weiterhin fort. Das ist die Kritik von Marx an der bürgerlichen Revolution und der Grund, warum Marx von einer Diktatur des Proletariats spricht. Die kritische Theorie lehrt ebenso, dass jenes, was dieser Möglichkeit am heftigsten entgegensteht, also die Linke und der Marxismus selbst sind. Nicht ein anonymer Feind ist für das historische Scheitern der Linken verantwortlich, sondern die Akteure der Linken, die krampfhaft an ihren jeweiligen Glaubensbekenntnissen festhalten. Blinder Aktivistismus, ebenso wie gebetsmühlenhafte Wiederholungen pseudotheoretischer Fragmente, sind das Erbe der gescheiterten Revolution. Beides sind pathologische Fetischisierungen der eigenen Ohnmacht und der Unfähigkeit, sich dies einzugestehen. Nur eine Linke, die das einsehe, verdiente ihren Namen und wäre dadurch in der Lage, eben diese Ohnmacht zu überwinden. Ja, Diskussion ist geöffnet. Um nochmal was dazu sagen, ihr könnt uns natürlich gerne zu allem fragen, was wir hier vorgetragen haben, aber grundsätzlich ist die Idee, dass das unser Beitrag war und der Rest als offene Diskussion unter allen Teilnehmenden jetzt stattfindet. Das heißt, ihr müsst nicht mit uns reden. Wenn ihr Fragen habt, ihr dürft uns aber natürlich auch alles gerne dazu fragen. Soweit. Ganz kurz das Wort, das letzte Wort. Wow. Sprich, Max, von der Treppe des Proletariats in dem Kontext. Marx erkennt in der Kritik, die er in den politischen Texten von 1848, also nochmal, 1848 schreibt Marx mehrere politische Texte. Zum Beispiel den 18. Primär des Louis Bonaparte, der Bürgerkrieg in Frankreich und die Klassenkämpfe in Frankreich. In diesen Texten geht es darum, dass das, was der dritte Stand war, sich aufgelöst hat in Klassen, in Bourgeoisie und Proletariat und dass die Bourgeoisie keine revolutionäre Klasse mehr ist. Das heißt, dass sie nicht gewillt ist, in einer revolutionären Aktion die Ideale, die sie selbst postuliert hat, zu verwirklichen. Deswegen kommt Marx zum Schluss, dass dem Proletariat diese Aufgabe zufällt, weil es die einzige Klasse sei, die aufgrund ihrer Natur als Ausgebeutete ein Interesse daran hat, diese Gesellschaft zu überwinden. Und das, sagt er, kann sie nur tun, indem sie an die bürgerliche Revolution, die sich vorher ereignet hat, anschließt und diese bürgerlichen Werte wirklich umsetzt, die nur dem Namen nach bis jetzt verwirklicht wurden. Also ich meine, wir haben ja jetzt, ich glaube, es war letztlich gut zusammengefasst, also wir haben jetzt natürlich auch nur einen sehr speziellen Teil des Wirkens der kritischen Theorie rausgegriffen, nämlich ich habe den philosophischen Teil behandelt und habe dafür auch hauptsächlich die späteren politischen Essays von Adorno nochmal gelesen, die wir auch in den nächsten Wochen lesen werden. Aber die Idee, die Erkenntnis ist, dass eben die gesamte Gesellschaft, die Totalität dessen, worin wir uns bewegen, ein Selbstwiderspruch ist und somit alle Dinge selbstwidersprüchlich konstituiert, was versucht wird, rauszuarbeiten in den verschiedenen Fachbereichen, die Adorno und Horkheimer hatten. Was bei Adorno hauptsächlich eben, also der Großteil seines Werkes war Musiktheorie, wozu ich überhaupt nichts sagen kann, weil ich dazu keine Kompetenz habe. Aber er meinte eben somit, dass es an jeglichen einzelnen Phänomen, an jedem Ding erkenntlich sei, dass dieser Widerspruch existiert. Ich habe mir eine Frage auch schon aufgestellt, also bei meinem Widerspruch kann man, also ich würde sagen, der Hauptwiderspruch ist ja der sozusagen zwischen Ideal und Möglichkeit, also zwischen Freiheit, Gleichheit, Solidarität oder Humanität, Menschenwürde, also sozusagen die ganzen zentralen Begriffe der Aufklärung, stellen ja gewisse Ideale dar, also ethische oder moralische Ideale. Und sozusagen, das wäre der eine Widerspruch zwischen sozusagen bestimmten Idealen und natürlich sozusagen der realen Gesellschaft, wie sie, also die realen Bedingungen, die Menschen leben. Ich glaube, das ist so der zentrale Widerspruch. Aber dann geht es Marx natürlich auch noch um andere, also sozusagen andere Widersprüche, zum Beispiel als Kapital und Arbeit sozusagen als ein spezifischer Widerspruch in der kapitalistischen Produktionsweise, der dann sozusagen notwendige bestimmte Interessengegensätze produziert. Oder bei Marx, da gibt es natürlich bei Marx ja auch dieses Modell von Produktivkräften, Produktionsverhältnissen, wo Marx dann auch sagt, okay, die treten dann, die können einen gewissen Widerspruch geraten und dadurch versucht Marx ja auch zu erklären, letztlich wie eigentlich die bürgerliche Gesellschaft, eine bürgerliche Revolution aus dem Schoß der feudalen Gesellschaft ermöglicht wurde. Und ich glaube auch, dass es sozusagen Widersprüche auf sehr vielen unterschiedlichen Ebenen gibt. Was natürlich auch noch dazu anzumerken ist, es geht nicht darum, im Marxismus geht es nicht darum, diesen Widerspruch auszumerzen, sondern der Widerspruch ist die Dynamik, die Gesellschaft überhaupt erst vorantreibt. Der Widerspruch ist das Einzige, aus dem heraus eine potenziell bessere Gesellschaft überhaupt sich begründen ließe. Was eben erfordert, dass immer beide Teile des Dings betrachtet werden müssen, des Prozesses besser. Ja, bitte. Ich würde gerne anmerken zu den beiden Beiträgen, dass ich Also es war in der Zeit, dass es gewisse Verschiebungen von die gehören dazu, aber wären es nur Behauptungen, dann wären es nicht diese Also das Letzte fand ich auch wichtig so. Es geht natürlich im gewissen Sinne um Moral, aber der Widerspruch ist eben kein moralischer, sondern ein sachlicher. Darin, dass es ein positives, also niedergeschriebenes Recht gibt, was diese Freiheit und Gleichheit garantiert und zwar wirklich garantiert, aber durch die Produktionsverhältnisse unterminiert. Dadurch, dass es diejenigen gibt, denen die Produktivkräfte gehören und denjenigen, die sie mit ihrer Lebenszeit bedienen. Gleich, ich meine, ja, dann würden wir ja tatsächlich der gleiche Tausch vollzogen. Das wird ja nicht einfach behauptet, dass jemand. Ja, so einfach würde ich es auch nicht sagen, aber ich würde schon sagen, dass auf jeden Fall irgendwie diese Frage, natürlich irgendwie, was diese Ideale sind oder diese in der bürgerlichen Revolution hervorgetretenen Ideen irgendwie, dann, wie sie dann im 19. Jahrhundert von der Arbeiterbewegung irgendwie aufgegriffen werden und zum Beispiel in der 1848er Revolution dann auch mit ganz anderen Forderungen gefüllt werden. Zum Beispiel in Frankreich mit der Forderung nach Nationalwerkstätten, also verbesserten Arbeitsbedingungen und so weiter. Und dass sobald solche Forderungen aufgetreten sind, das ist auch der Grund, was Stefan vorhin gesagt hat, weshalb 1848 für Marx die Bourgeoisie aufhört, eine revolutionäre Klasse zu sein. Dass sobald sie solche Forderungen ernsthaft in die Welt treten und in diesem Sinne auch einen ganz anderen Gehalt bekommen, aber gleichzeitig trotzdem nicht losgelöst von ihren Ursprüngen betrachtet werden können, dass in dem Punkt die Bourgeoisie sich gegen das Proletariat kehrt und dann während der 48er Revolution tausende niedergeschossen wurden, tausende Proletarier und im Zuge dann danach eben sich die ganzen Fragen ganz, ganz anders gestellt haben für Marx und Engels, weil eben gerade da der Knackpunkt war, wo sich irgendwie die Frage gestellt hat, was macht die Bourgeoisie, was ist ihre historische Rolle und sich, ja genau, das ist vielleicht noch als Anmerkung dazu. Nee, der Widerspruch ermöglicht, dass überhaupt eine sozialistische Revolution möglich ist, die eine bessere Gesellschaft, real möglich machen würde. Denn in der Widersprüchlichkeit dessen, wie es existent ist, ist angelegt, dass es auch anders sein könnte. Adorno und Horkheimer nennen das immer nur sehr, sehr diffizil, dass es ganz anders wäre oder dass es gut wäre. Und der Widerspruch, viele der weg, also erstmal kann man nicht viel darüber sagen, was dann wäre, weil es qualitativ was ganz anderes wäre. Es gibt bei Hegel den Begriff der Aufhebung. Aufhebung hat drei Wurzeln sprachlich, nämlich negieren, bewahren und erhöhen. Das heißt, der Widerspruch ist auf einer höheren Stufe aufgehoben. Er ist verneint, er ist fortbestehend und er ist eben auf einem neuen Level. Und was zum Beispiel für Adorno und Horkheimer in dem Gespräch über Theorie und Praxis ein Punkt ist, in dem sie sich einig sind, es gibt keine endgültige Sicherheit. Es gibt nicht das rettende Ufer, was erreicht werden kann. Sondern eine jede befreite Gesellschaft wäre, weil sie eben frei ist, in der Gefahr, wieder zurückzufallen. Aber das wäre was, was dann bewusst wäre. Was dann geschehen würde. Ist das so halbwegs? Ja, bitte. Ihr habt jetzt in euren Vorträgen mit der gemachten Erfahrung, die halt auch immer andere gemacht haben, orientiert, dass dass die gescheitert ist. Nee, das kannst du nicht reden. Ich glaube, dass ein wichtiger Punkt, um aus diesem Deadlock rauszukommen, ist, sich zu verdeutlichen, dass es für Adorno den Status quo nicht gibt, weil eben Gesellschaft eine Totalität ist. Sie ist, und das meint auch eine historische Totalität, es gibt nur jetzt. Es gibt Vergangenheit in Form von Geschichte, die aufgehoben wird, und Zukunft in Form von Denken, was Probehandeln ist. Das sind beides Reflexionsformen des Geistes. Und das Momentane ist das, was sich beständig wandelt und beständig neue Formen annimmt. Deshalb wäre es für ihn eine illusorische Idee, sich gegen diesen Zug der Geschichte stellen zu wollen. Sondern für ihn geht es eben darum, in dem Regress und nicht gegen den Regress eine Möglichkeit der Ausweitung der Freiheit zu finden. Und ich finde gerade in den Eingriffen, das ist ja sehr interessant, wenn Adorno dann davon spricht, wie Fernsehen zum Beispiel sein solle, wie Schule sein solle. Da muss man überlegen, dass Adorno und Benjamin in ihren medientheoretischen Schriften erkennen, dass das Fernsehen und das Radio die Medien und generell die Techniken sind, die das Monopol hervorgebracht hat. Das heißt, die verwaltete Gesellschaft einiger extrem weniger unter dem absoluten Zwang des Kapitals. Und es sind somit Herrschaftsinstrumente. Das heißt nicht, dass die nicht für was anderes umkehrbar wären. Aber das ist die Idee, die Adorno, glaube ich, da aus dem Regress herausschildert, dass er sagt, es gibt natürlich Möglichkeiten, wie wir durch Politik innerhalb dieser Regression etwas verwirklichen können. Aber ich glaube, dass das eben, weil Geschichte eine Totalität ist, sehr genau an den Zeitpunkt gebunden ist, in dem das gesagt wird, an die Situation, aus der gesprochen wird, in der wir auch nicht stehen, sondern die wir uns immer nur rekonstruieren können aus Bildern oder bestenfalls irgendwie Schriften, die uns zufallen. Weshalb ich denke, dass auf jeden Fall festzuhalten ist, natürlich hat Adorno, hat die gesamte kritische Theorie immer darauf beharrt, dass die Werte des Bürgertums, erhaltenswert sind, dass es ohne sie nicht weitergehen kann und deshalb nicht irgendwie hinter sie zurückgefallen werden darf, sofern das irgendwie möglich ist. Dass es aber unmöglich ist, mit bürgerlicher Politik dieses Zurück aufzuhalten, dieses Zurück irgendwie zu ermöglichen, weil eben in der bürgerlichen Gesellschaft, aus bürgerlicher Gesellschaft, sich der Faschismus erhoben hat. Und damit meine ich nicht nur die einzelnen faschistischen Diktaturen, sondern Faschismus als ein Modell der Verwaltung von Gesellschaft, das Adorno und Horkheimer und auch Marcuse in allen Staaten erkennen. Und Marcuse hat dazu das schöne Zitat, die Zeit neigt dazu, totalitär zu sein, selbst dort, wo sie keine totalitären Staaten hervorgebracht hat. Insofern glaube ich, dass diese kleinen Möglichkeiten einer anderen Öffnung jeweils im Individuellen erkannt und befördert werden müssen. Dass es aber auch eine gewisse Voraussetzung braucht, um das überhaupt erkennen zu können. Und dass das, wie Adorno und Horkheimer agieren politisch, Ausdruck eines wirklich, wirklich hohen politischen Bewusstseins ist in einer unglaublich schwierigen Zeit und für uns nur sehr abstrakt rekonstruierbar ist. Weshalb, glaube ich, auch dieses Bild des Liberalen schwer zu übertragen ist irgendwie in das Heute, weil liberal ist was ein Wort irgendwie, was aus dem 19. Jahrhundert kommt, in der Mitte des 20. Jahrhunderts da Ausdruck der kritischen Theorie schon Lüge war und heute, glaube ich, eher so eine Wunschvorstellung von vergangenen Zeiten ist, was sehr Romantisches hat. Sam? Ich wollte, das ist eigentlich ein anderes Fahrwasser lenken, aber wenn noch das Bedürfnis besteht, jetzt hier dann weiter zu diskutieren, würde ich meinen Beitrag auch gerne zurückstellen. Ich weiß nicht, wie du das sagst. So. Du warst zuerst oder? Willst du antworten, Jan, oder? Ich meine, hat das eine Chance. Und deswegen müssen wir irgendwie so das, die bürgerlichen Werte. Und wir haben ja irgendwie Adorno sehr liberal eigentlich bei der Aufklärung verschreckt hat, indem er eigentlich auch gewiesen hat, der Liberalismus. Möchtest du gerade antworten? Oder? Ich glaube, was für mich wirklich da der entscheidende Punkt ist, wieder so, was Adorno und Horkheimer getan haben, war Teil eines bestimmten historischen Moments und der ist nicht mehr gegeben. Es gibt keine Situation der Entnazifizierung junger Deutscher, die irgendwie gegeben ist, und wir sind eben auch nicht Adorno und Horkheimer. Wir haben keine marxistische Bildung erhalten in dem Sinne, wir haben weder erlebt, was eine Partei vollbringen kann, noch was sie im schlechten Sinne vollbringen kann. Das ist eine entscheidende Erfahrung, politische Erfahrung, die heute ausbleibend ist. Und ich glaube, so wäre mein Verständnis dessen, dass Adorno und Horkheimer nicht in der Lage gewesen wären, das zu sagen, was sie gesagt haben und wie sie es gesagt haben, wenn sie nicht eben Teil dieses politischen Moments in seiner Regression gewesen wären. Und ich fürchte, dass das ein großes Problem heute ist, weil wir eben gar nicht so genau wissen, was sind denn die Dinge, die wir zu vermeiden haben, weil es keinerlei Beispiele einer wirklichen linken Praxis gibt. Und nicht mal einer schlechten, sondern wirklich nur noch einer Farce. Nicht mehr der Tragödie, sondern der Farce. Und des Weiteren noch die Umstände, dass der Markus hat es am Anfang ja angesprochen, so die Frage, in USA und in Deutschland konnte damals natürlich niemand irgendwie sich für Marx begeistern, weil die mitten im Kalten Krieg waren, und in Russland konnte niemand sich für, ich nenne das jetzt einfach mal, orthodoxen, / authentischen Marxismus begeistern, weil er sonst in den Gulag gewandert wäre. Und das ist ja eine Situation, die sich gelöst hat. Ob zum Besseren oder zum Schlechteren, will ich nicht sagen. Auf jeden Fall ist sie so nicht mehr fortbestehend. Weshalb ich eben da, laut meinem Verständnis der kritischen Theorie, daran anschließe, würde zu sagen, wir können nicht versuchen, wenn auch nur in schlechterer Form, irgendwie weiterzumachen, was die beiden gemacht haben, obwohl es das absolut Notwendige war. Weil wir überhaupt nicht wissen, wie das heute gehen würde. Sondern weil wir irgendwie an dem festhalten müssen, was für sie das Festhaltende war, dass letztlich der Zustand erreicht wird, in dem es halt unendlich gefährliche Pathologien wie Antisemitismus nicht mehr geben kann. Und das ist ja eben nichts, was dekretierbar abschaffbar ist, sondern was nur durch eine Freiheit überhaupt auflösbar wäre. Zumal ich das noch anfügen darf, bevor dann so wahrscheinlich dann kommt. Zumal ja selbst, was jetzt auch irgendwie durch vielleicht die beiden Vorträge ein bisschen klarer geworden ist, also wir reden jetzt über die jetzige Situation im Verhältnis irgendwie zu Adorno und Horkheimer Situation in den 60er Jahren. Und während Adorno und Horkheimer ja also du hast jetzt Zitat aus Negative Dialektik schon vorgelesen, und auch dieses, was sinngemäß Adorno dort auch schreibt, dass man eigentlich nur noch Sachen wiederholen kann, die eigentlich schon mal gesagt wurden, und dass sich alles aber viel platter wird, und dass eigentlich gerade dieses Verhältnis von Adorno und Horkheimer zur revolutionären Arbeiterbewegung ich weiß nicht, ob man sagen kann, irgendwie in dem gleichen Verhältnis steht zu der, das könnte man diskutieren, zu unserer heutigen Situation im Vergleich zu Adorno und Horkheimer, aber auf jeden Fall auch ein extrem großer qualitativer Sprung vorgeherrscht hat und eben gerade dieses Moment des Regresses von diesem, ich sage mal, gleichzeitig Hochpunkt und höchster Ausdruck der Krise der Arbeiterbewegung, nämlich 1917, beziehungsweise die Zeit der Zweiten Internationale, dass eben dieser Regress zentral für, dass die Reflexion auf diesen Regress eben zentral für Adornos und Horkheimers Denken ist. Und dann wäre die Frage, in welcher Situation wir heute stehen, wenn irgendwie wir noch nicht mal irgendwie die Möglichkeit haben, auf diesen Regress in irgendeiner Weise zu reflektieren. Aber das wäre vielleicht auch offen für die Diskussion. Haben wir so. Ich hätte eine Frage zu vorhin, dass du gesagt hast, dass Faschismus in allen Ländern entstanden ist, ohne dabei Also der Satz von Marcuse ist, die Epoche neigt dazu, totalitär zu sein, selbst dort, wo sie keine totalitären Staaten hervorgebracht hat. Und also zum Beispiel gibt es dann, ich habe es aus mehreren Sachen rekonstruiert, Horkheimer spricht davon, dass er sagt, dass in der Praxis der Stalinismus ein Faschismus ist, in den Gesprächen über Theorie und Praxis, obwohl er sagt, dass die Sache, für die die Sowjetunion einsteht, zu verteidigen ist gegen das Modell des Westens, was auch wieder eine Widersprüchlichkeit ist. Und in der Dialektik der Aufklärung wird versucht zu erläutern, inwiefern sich im Vollzug des 20. Jahrhunderts Totalität zum absolut ordnenden Prinzip der Gesellschaft wird. Das ist der Zwang zur Identität von Identität und Nicht-Identität. Dass alle Dinge gezwungen werden in die Art und Weise, etwas Bestimmtes zu sein, und zwar dekretiert von oben herab und nicht aus der Natur des Phänomens selbst. Und der höchste Ausdruck davon, wenn man es so möchte, ist Faschismus, der Nationalsozialismus. Aber es geht darum, dass Menschen generell, der Begriff, der immer wieder damit verschwistert ist, ist Massengesellschaft oder in dem Fall auch Kulturindustrie, dass Menschen nicht mehr zu Subjekten erzogen werden, obwohl das vorgegeben wird. Und ihre scheinbare Subjektivität dazu dient, sie als Teile einer willfährigen Masse zu konstituieren. Das ist das, worauf ich damit hinaus wollte. Tibor. Ja? Sam, oder? Mein Beitrag ist auch nicht unbedingt hilfreich vielleicht, aber ich würde jetzt eigentlich ein Thema der Veranstaltung nochmal ansprechen, was bisher noch nicht wirklich so gemacht wurde, wie ich das hier gerne gehabt hätte. Das heißt, die Grundannahme dieser Veranstaltung ist ja, dass wenn orthodoxer Marxismus und kritische Theorie zusammenwirken, dass das die Linke und die Menschheit vorwärts bringt. Dass das Erkenntnisse bringt, Erkenntnisse zu einer richtigen Praxis für die Die Zeit, es gab eine Zeit, in der sowohl Marxismus als auch kritische Theorie relativ weit verbreitet waren und so viel Wirkmächtigkeit entfaltet haben, das waren die 60er und 70er Jahre. Und diese Zeit, das hat der Theorie nicht gut getan, dieses Zusammenwirken. Wir sehen ja, also in der Theorie, das war eine Katastrophe eigentlich. Vielleicht hat es der Praxis etwas besser getan, aber doch wurde nicht auch so sehr. Wie gesagt, keine sehr hilfreiche Gedanken, aber doch. Nur der Hinweis darauf, es gab einen Moment, in dem kritische Theorie und Marxismus zumindest beide relativ weit verbreitet hatten. Und Kannst du mal ganz kurz sagen, welche Zeit du genau damit meinst? Oder meinst du genau, also meinst du jetzt die gesamte Zeit quasi vor den 1960er Jahren? Oder? Nee, 60er und 70er Jahren. Okay. Also ich würde vielleicht ganz kurz... Wollen wir so sprechen? Ja, okay, doch. Okay. Also ich würde sagen, auf der einen Seite stimmt das, dass er eben das selber hat, also das selber hat, aber auf der anderen Seite hast du dann eben als, du könntest Sam, kannst du vielleicht nochmal vielleicht direkt darauf antworten? Ich würde kurz nochmal vielleicht was zu deiner Frage sagen. Ich glaube, wie ich es jetzt verstanden habe, ist so, dass du das so verstanden hast, dass irgendwie so diese beiden Pole, dass man es irgendwie zusammenbringen müsste und dass das dann irgendwie alles besser wird oder sowas. Und ich glaube eigentlich, was wir versucht haben, irgendwie ist eigentlich darzulegen, dass es eben eine Kontinuität gibt. Und dass es eben kein, also das ist, glaube ich, so das herrschende Narrativ von heute ist, dass irgendwie auf der einen Seite so, dass es so diesen orthodoxen Marxismus gibt, wobei da auch völlig unklar ist, was damit gemeint ist. Also Orthodoxie jetzt im Sinne der SPD oder im Sinne von Lukács oder im Sinne von Stalin oder man weiß es meistens auch gar nicht. Und auf der anderen Seite, also auf der einen Seite irgendwie diesen Block orthodoxen Marxismus, der so bis 1930 etwa geht und dann irgendwie ab der Gründung des Instituts, beziehungsweise nicht ab der Gründung, sondern ab 1931 dann als Horkheimer der Institutsdirektor wird, dass dann eigentlich die Phase der kritischen Theorie eintritt, die dann den orthodoxen Marxismus ablöst und in einer gewissen Weise irgendwie eine höhere Stufe des Marxismus darstellt. Das ist so ein, würde ich sagen, vielleicht ein bisschen überspitztes, aber gängiges Narrativ. Und in dem Sinne, wie wir es jetzt versucht haben, war eigentlich so die Frage zu stellen, okay, inwieweit adressiert die kritische Theorie genau die gleichen Probleme, die auch im Marxismus, im klassischen Marxismus, immer wieder zur Debatte standen. Inwieweit ist die kritische Theorie selbst eben orthodox? Inwieweit knüpft sie in ihrem Denken an diese ganzen Fragen an? Also an die Frage, wie verhält sich Denken zu Handeln, wie verhält sich Theorie zu Praxis? Und was ist, wenn Praxis anscheinend nicht mehr stattfindet, revolutionäre Praxis? Wie wirkt sich das aufs Denken aus, aufs Denken aus und umgekehrt? Und deswegen ist, glaube ich, so, und genau da wollen wir irgendwie, eigentlich dachten wir auch, dass da vielleicht ein bisschen mehr Widerspruch gibt jetzt, aber da wollten wir eigentlich irgendwie halt eben diese Frage aufwerfen, gibt es nicht eine Kontinuität zwischen, ja, in einer gewissen Weise dem frühen Marx und dem späten Horkheimer. Aber das ist natürlich auch, und dann die Frage, worin zeigt sich diese Kontinuität? Und das wäre so, glaube ich, irgendwie, und zur Frage jetzt, vielleicht 60er, 70er Jahre, möchtest du vielleicht, oder? Ich würde dazu sagen, ich hab euch zwei aufgeschrieben, übrigens. Also ich denke auch, also ich finde es eine sehr gute Frage, weil sie ein grobes Missverständnis ist. Das Letzte, was wir sagen wollten, ist, wenn die furchtbar kritische Theorie mit der ganz, ganz praktischen Praxis zusammenkommt, dann haben wir Sozialismus. Nein. Kritische Theorie ist die Theorie, die das Bewusstsein ihrer eigenen, ist kritische Theorie ist Marxismus im Bewusstsein der eigenen Regression. Kritische Theorie drückt aus, dass das, was Marxismus einmal formuliert hat, noch immer gültig ist, trotzdem die Umstände, unter denen die Theorie formuliert wurde, scheinbar ganz andere sind. Und Lukács schreibt, denn was ist orthodoxer Marxismus? Dass ein orthodoxer Marxist sich immer als Marxisten bezeichnen könnte, selbst wenn er feststellen würde, dass jeder einzelne Satz, den Marx geschrieben hat, falsch war, weil er die Methode als die richtige erkennt. Und das ist das, worin wir die Kontinuität trotz der Diskontinuität sehen wollen. Und deshalb ist die kritische Theorie nicht einfach was, woran man sich irgendwie narzisstisch delektieren sollte, dass man so einen klugen Text liest, so einen schwierigen Text, dass man sich dieser hohen westlichen Philosophie da irgendwie nähert. Sondern die kritische Theorie ist eine Flaschenpost im Sinne dessen, dass sie vorm Untergang losgeschickt wird. Dass sie irgendwie hinweist auf eine theoretisch wie praktisch bestehende Problematik der Welt. Und dass sie sagt, und dieser Widerspruch, in dem wir uns befinden, ist noch immer der, den Marx adressiert hat, auch wenn es kaum mehr erkennbar ist. Und wir müssen dieselbe Frage weiterhin stellen, auch wenn wir nicht mal mehr genau wissen, wie das geht, weil die Veränderungen eben so stark sind. Weil keine Praxis besteht in dem Fall. Und deshalb würde ich auch sagen, das, was dann unter Marxismus firmiert, ist eben für Horkheimer und Adorno kein Marxismus, sondern das ist Faschismus unter einer Tarnung. Da ist ihre Sicht auf Stalin, würde ich sagen, und auf die Veränderung der Sowjetunion unter Stalin deckungsgleich mit der von Trotzki. Dass es ein Verrat der Revolution ist, dass es eine Veränderung hin zu einer rechten Bewegung ist, die in der Sowjetunion passiert ist. Und deshalb auch nicht irgendwie diese Synthesis stattfinden könnte zwischen dem, was da real als Block existiert und dem klugen Westen, der da ist. Irgendwie, ich habe nochmal dazu was Interessantes gelesen, Jemand hat gefragt, warum hat der Horkheimer das denn nicht nach China geschickt, so, was er geschrieben hat bei der Kulturrevolution. Hätte er gesagt, so, ja, wenn es jemand wirklich bekommen hätte, dann wäre er erschossen worden. Weil das kein Schwein juckt dort, wo das passiert. Insofern, glaube ich, waren sie sich auch sehr bewusst darüber, dass sie eben zu dem Zeitpunkt mit ihrer Theorie keine praktische Verbesserung der stattfindenden Kämpfe liefern können, sondern nur verhindern können, dass diese Kämpfe als das gesehen werden, was sie eben nicht sind. Marxismus, Klassenkampf. Das war jetzt sehr lang, es tut mir leid. Ich habe, ich glaube, Philipp wollte noch was dazu sagen und dann habe ich Thomas, Nico und Ben noch aufgeschrieben. Wenn es jetzt sehr dringend ist, kannst du auch gerne noch was dazu sagen. Ansonsten würde ich dich hinten anstellen. Sorry, ich habe es nicht verstanden. Zwischen Methode, Sache und... Ich muss ehrlich sagen, dass du das bitte ein bisschen genauer konkretisieren müsstest für mich, weil ich gerade irgendwie auf dem Schlauch stehe. Wo... Nee, das ist die Methode des Marxismus, weil und zwar eben und zwar die, dass vom Konkreten zum Abstrakten geschlossen wird, dass eben nicht die Schablone draufgeklatscht wird, sondern dass aus dem konkret vorliegenden Gegenstand der Betrachtung in seiner geschichtlichen Totalität geschlossen wird darauf, was diese Totalität ist. Und das kann eben völlig richtig, das kann nie unabhängig von der Erfahrung sein. Das heißt zum Beispiel, dass wir heute nicht einfach sagen können, wenn irgendwo ein Krieg geführt wird, irgendwelche Bomben draufgeschmissen werden, das ist aber Imperialismus. Weil das wohl einer etwas genaueren Frage bedürfte, was ist denn Imperialismus in unserer Zeit heute? Weil man sicher auch, ein großer Streitpunkt der Linken, so die Frage, was ist Geschlechterdiskriminierung? Wo man dann 8000 Antworten bekommt, wenn man 5000 Leute fragt. So, was natürlich irgendwie nicht direkt immer darauf aufgetragen werden kann. Aber die Frage ist, glaube ich, aber ich denke, dass das Ding ist schon, dass eben die marxische Methode ist, den vorliegenden Sachverhalt auf seine Natur, sein Wesen hin zu fragen, was widersprüchlich ist. Und ich glaube, da liegen Adorno und Lukács nicht auseinander, sondern eher dann in der Frage, wie die Methode eben den Gegenstand findet. Thomas? Thomas, Nico, Ben. Sorry, es war jetzt. Das war ja vom anderen. Erkenntnis mit Praxis ist aber mal auf Sekunden, dass man den Geschmack eines Apfels erkennt, wie mit dem Zerkauen. Kannst du mal sagen, ich habe das verstanden. Dass man den Geschmack eines Apfels erkennt, wie mit dem Zerkauen und nicht weiter groß drüber reden muss. Das ist sozusagen eine Variante für die Massen der Themen. Ich fand es. Ich möchte anknüpfen an Teil einer bildwerbenden Massentendenz zur Totalisierung von Gesellschaft, was später als formierte Gesellschaft dann bezeichnet worden ist. Das Ironische finde ich, dass heutzutage sehr weit verbreitet ist, wobei man sich mal die jungen Leute erst meinen, sie hören etwas Komisches und dann äußern sie ihre Überzeugung, sie seien aber garantiert manipuliert. Und das ist für mich ein Zeichen, dass es sozusagen schlimmer geht, als mit dem Diktum von der willfährigen Masse und der reformierten Gesellschaft bedeutet. Denn die könnte sich ja noch irgendwie befreien, wenn sie von außen unterdrückt wird. Aber wenn man erstmal so weit ist, dass der Einzelne seine eigenen Ereignisse tut, wenn man nicht mehr für seine eigenen Ereignisse hält, sondern für irgendwas mit dem Lernen, dann ist man irgendwo zurückgetreten, hinter ein Stadium, was man vorher hatte. Was zum Beispiel auch mit Verantwortung zu tun hat. Wo seinen eigenen Irrtümern, Verblasenheiten, Fehlberechnungen und so weiter. Im Zweifel wird mit der Evidenz als von dem China sozusagen die Chance auf Verantwortung hat, auf Lernen, auf meinetwegen die moralische Reue, weil ich Mist gemacht habe. Aber wo man heute in diesen sehr modernen Modernisten so weit ist, dass es sich sozusagen nach einer Phrase schon fast in der Theorie handelt, ist die Massenarbeit ist ergriffen. Ja? Die kritische Theorie sagt, wir werden reformiert und irgendwie so eine Berufsschulklasse sagt, klassisch in der Theorie. Ja, und das ist eine, also muss man mal mitgemacht haben, das ist eine Stellung, das ist dann was ganz Neues. Darf ich dazu noch eins anmerken? Ich finde, das ist genau das Richtige und Treffende. Und das ist tatsächlich, was Adorno auch schon erzählt. Er sagt, Massengesellschaft bedeutet, dass die Leute keine Propaganda und keine Ideologie mehr glauben, sondern die Materialisation dieser Ideologie und dieser Propaganda sind. Dass sie wissen, dass sie belogen werden, aber trotz allem die Wahrheit für Propaganda halten, die Lüge aber glauben. Das ist für ihn das, was Massengesellschaft ausmacht. Das ist sehr gut wirklich in diesem kurzen Essay Gesellschaft nochmal beschrieben. Das ist wirklich ziemlich genau der Sachverhalt, den du gerade beschrieben hast. Wo er dann, glaube ich, auch eben diesen qualitativen Umschwung feststellt, von dem, wie Freud sagt, so, das ist das Individuum, so verhält sich es in der Masse zu einer Gesellschaft, die eigentlich nur noch aus Masse besteht und ohne Individuum funktioniert. Nico, dann Ben und Kira. Ist das so? Hast du dich auch gemeldet? Ich weiß gar nicht, ob ich antworten soll, weil unendlich viele. Also, ich hatte vorhin mal den Gedanken, dass du dann die Frage gestellt hast. Für mich ist eine zentrale Kategorie, was, glaube ich, noch nicht explizit benannt wurde, nämlich historisches Bewusstsein. Also, auch universalgeschichtliches historisches Bewusstsein. Als etwas, was sozusagen Gemeinsamkeit ist von Marx. Louis Bourdieu und halt auch die kritische Theorie, also die Frage, was verändert sich denn? Ich meine, ich würde sagen, die haben wir damals auch geguckt, also natürlich mit der Krise der Arbeiterbewegung und dem Revisionismus und so weiter, immer die Frage, was verändert sich denn eigentlich gerade? Und versuchen diese Veränderungen, also das geschichtlich Neue, auch einzuholen. Also das ist natürlich jetzt sehr, sehr allgemein gesprochen, aber ich glaube, dass diese Kategorie sehr zentral ist und das ist ja auch der Grund, auch weshalb dann Adorno und Horkheimer die neue Linie des Studentenbewegung kritisieren, weil sie meinen, dass dort dieses historische Bewusstsein für bestimmte Probleme, die es in der Arbeiterbewegung gegeben hat, nicht mehr, also dass dieses Bewusstsein einfach nicht mehr da ist. Weshalb letztlich, also Adorno sagt an einem oder definiert ja auch Regression als Wiederholung ist immer gleich. Und sozusagen dieses Eingeständnis oder die Reflexion darauf, auf was wäre denn jetzt eigentlich unter den neuen Bedingungen eigentlich eine adäquate Praxis, das ist ja für mich eigentlich auch gerade so diese Methode oder diese Fragestellung, die halt die klassischen Marxisten halt auch ein zum Teil eben erlauben haben. Das ist eins. Genau, dass es viele grundlegende Probleme der Arbeiterbewegung, nämlich zum Beispiel das Verhältnis von Spontanität und Organisation, was ja immer auch der Frage des Anarchismus und auch immer also ein zentraler Streitpunkt gewesen ist, an dem sich ja natürlich auch Luxemburg, Berlin und so weiter abgearbeitet haben. Diese Frage ist auch bei Herrn Adorno, also die knüpfen auch mit dieser Frage an, weil sie auch immer noch die richtige politische Praxis eine ist, die zwischen Spontanität und Organisation vermittelt. Also die weder das eine noch das andere zum Fetisch erlebt und sagt, wie dann sozusagen in manchen anarchistischen Strömungen die Spontanität der Massen so kommt so irgendwie aus dem Nichts heraus. Und natürlich auf der anderen Seite, was dann sagen wir mal, der Stabilisierung passiert ist, die übertriebene Bürokratisierung des Parteiapparates als eine, was sozusagen, Fetischisierung der Organisation wird. Genau, in der Marginalzivilen Praxis, es ist zwar nur ein Satz, aber da vorstellen könnte. Und das ist für ihn eigentlich, zwar nur, das ist natürlich nur formal formuliert, aber das ist das Problem, wie auch für Adorno, in so einer politischen Praxis, die, ja, die halt sinnvoll ist und die halt auch was verändern kann. Und das ist ja auch meiner Ansicht nach auch die grundlegende Frage, die halt sich alle Marxisten immer stellen werden, also alle kritischen Marxisten. Wie verhält sich denn die Spontanität von sozusagen der Arbeiterklasse oder unterdrückten Klassen zu einer politischen Organisation, die eine langfristige Perspektive vermittelt und eröffnet? Ja, okay. Ja, danke. Ja, sicher. Wobei ich da glaube ich, wenn ich und das gleichzeitig darf, so eine auch die Individualität immer größer geschrieben wird. Freiheit oder so. Ja, würde ich ähnlich sehen. Die Frage ist halt natürlich irgendwie da wieder, also die entscheidende Frage, was bedeutet das eben? Ja, genau. Das fand ich auch vorhin ein gutes Gesetz, in dem es gibt einerseits die Linke, die so irgendwie Widerstand will und auch Praxis einfach nur und so Theorie. Ich hatte das auch so verstanden, dass du ein bisschen so darauf hinaus wolltest, was macht man jetzt damit? Also ich würde auf jeden Fall Adorno den Standardsatz der Borg in den Mund legen, Widerstand ist zwecklos. Also im Sinne dessen, dass es halt nicht dass dem historischen Zug der Zeit eben nicht widerstanden werden kann. Und dass insofern das, was irgendwie ein Widerstand gegen das wäre, was passiert, sich nicht im Widerstand gegen diese Einzelfänomene klar machen kann, sondern dass es irgendwie durch eine positive Wendung der Züge, die Gesellschaft annimmt, nur funktionieren kann. Weil Widerstand ja schon auch eine sehr fetischisierte Kategorie eben der Linken ist. Also insofern, wenn Widerstand geleistet werden kann, dann halt nicht irgendwie brachial, sondern nur in Form dessen, dass man halt denkend durchdringt, dass das irgendwie von Menschen produziert worden ist und von Menschen auch geändert werden kann, aber jetzt im Moment auf jeden Fall so ist. Das sind irgendwie diese drei Bestimmungen. Ich glaube, das wäre was für die kritische Theorie Widerstand bedeuten würde. So. Ja, also erstmal. Also, es sind ja jetzt schon noch Jahre vergangen, können wir überhaupt weiter denken. Ich glaube, was ist passiert und was bedeutet das? Ja, ich glaube schon, dass unsere These wäre, dass wir auf keinen Fall weiterdenken können als damals und dass es eben nicht, zumindest nicht ausschließlich unserem individuellen Denkvermögen geschuldet ist, sondern eben vor allem auch der historischen Situation. Das hat Stefan gerade schon angedeutet, dass eben die kritische Theorie immer noch trotz der Tatsache, dass sie sich selbst eben schon als Ausdruck der Regression verstand, und darauf reflektiert hat, dass sie trotzdem immer noch bestimmte Erfahrungen gemacht hat, die uns heute völlig fremd sind. Gerade wenn wir oder so schon direkt widersprechen. Du guckst so zweifelnd. Ich wollte nur, also die Frage ist irgendwie, was überhaupt Politik heute bedeutet, was irgendwie Jan. Also ich habe noch drei Leute auf der Redeliste, insofern würde ich. Soll ich dich für danach nochmal draufsetzen? Möchte noch jemand auf die Redeliste, sonst würde ich jetzt zumachen. Jan. Du auch? Okay, dann setze ich euch zwei als Letzte drauf, wenn ich jetzt jemanden übersehen habe. Wer ist jetzt? Nee. Jetzt. Ich würde an einer Sache gerne ansetzen, ich glaube, dass wir uns genau derselben Katastrophe gegenübersehen und genau vor demselben Abgrund stehen, falls wir nicht schon dabei sind, reinzufallen. Der Unterschied ist eben die Erfahrung, die gemacht wurde und die Denkfähigkeit, die daraus geschürft wurde. Die Frage, wie weiter zu verfahren wäre, ist die Frage, weshalb wir das hier machen, weil wir es nicht wissen. Weil wir es nicht wissen und das Gefühl haben, dass alle Leute, die es im Moment versuchen, kein Stück besser wissen. Deshalb das Thema. Aber wie gesagt, ansonsten würde ich zustimmen, aber ich glaube, dieser Abgrund, das ist was, wo wir schon sind. Sam habe ich als nächstes. Ja, ich wollte noch ein paar Aspekte ansprechen zum Themenkomplex. Du vorhin angesprochen hast, den Unterschied zwischen der Situation, als auch wenn wir da noch geschrieben haben und heute. Und da habt ihr ja auch gegen diese Gewalt, gegen diese direkte Gewalt, war Widerspruch gegen die, das, was man machen konnte, um zu werden. Heutzutage kommt die Gewalt aber mehr oder weniger, tun sich die Menschen das selber. Das heißt, ist es nicht mehr, sind nicht mehr die Fernsehsender, die die Gewalt aufmachen, sondern es sind Millionen von kleinen Produzenten im Internet, nicht mehr Ausbeutung direkte, sondern es ist Selbstausbeutung, die angezeigt ist. Horkheimer und Adorno haben in dem Gespräch, der CDU geschickt hat vorher, auch gesagt, Selbstbestimmung heißt heute, dass man sich seine Arbeit selber aussuchen kann. Diesen Begriff der Selbstbestimmung, der ist virulent heutzutage, dass man das wirklich als Freiheit zählt. Das heißt, wir haben jetzt nicht mehr direkte Gewalt, die quasi von außen einer Masse aufdrückt, sondern wir haben eine atomisierte Masse, die sich die Gewalt selber produziert, aus sich heraus und sich selbst anfühlt. Zum Teil, diese technologische Analogie zwischen Fernsehen und Internet hat ja auch Grenzen. Das Internet besteht ja aufgrund von Strom, der wird unter bestimmten Bedingungen hergestellt, der besteht aus Rohmaterialien, die unter bestimmten Bedingungen hergestellt werden, die gar nicht so modern sind. Und die Ideen des Internets auch nicht. Ja. Widerstand und so weiter. Genau, ja. Und noch ein kleiner regionaler Unterschied zwischen damals und heute. Damals hat man eben die Situation, dass Horkheimer und nicht, dass man, wenn man jetzt kritische Theorie treiben will, dass man die falsche Theorie hat, sondern dass man überhaupt eine Theorie hat. Also es ist heutzutage wirklich ein großer Unterschied auch, dass es heutzutage kaum mehr möglich und auch nicht erwünscht ist, überhaupt eine Theorie zu entwickeln. Punkt. Kann ich ganz kurz was sagen? Ja, also nur ganz kurz zu deinem letzten Punkt. Ich würde halt vielleicht trotzdem nochmal, also es gibt glaube ich schon, ich glaube es ist nicht nur die Frage, ob Leute, auch wenn ich jetzt vielleicht falsch verstanden habe, aber es ist jetzt nicht die Frage, glaube ich, dass zu wenige Leute Theorie versuchen, weil es gibt ja, glaube ich, zahlreiche Theoriegruppen auf der Linken, es gibt jetzt zum Beispiel in Gruppen wie der interventionistischen Linken, also breiter im Bündnis immer wieder diese Frage nach, vielleicht nicht nach Theorie, aber nach Strategie und irgendwie die ganze Frage auch nach jetzt auch oft historische Fragen, die dann da in diesem Rahmen auch thematisiert werden. Und die Frage wäre aber irgendwie, glaube ich, weniger irgendwie, und vielleicht sind wir, da sprechen wir uns auch gar nicht, aber nur als Ergänzung, so glaube ich irgendwie nicht, dass wir einfach mehr Theorie brauchen, dass heutzutage irgendwie Aktivismus und Theoriefeindlichkeit das Zentralproblem ist, auch wenn es ein Großproblem ist, sondern dass irgendwie die Frage, welche Theorie und worauf sich bezogen wird, was irgendwie der Situation angemessen ist, dass das, glaube ich, das größte Problem ist heutzutage. Kann ich das mit der Theorie nochmal kurz klar machen? Ich meine, das ist eher so in dem Sinne geführt, wenn man jetzt, sagen wir mal, in einem unverfänglichen Kreis, in umgeben von normalen Menschen, gesagt hätte, ich bin Marxist, dann hätte man zu hören bekommen, das ist falsch oder du bist der Feind oder was auch immer. Auch heutzutage würde man gar nichts hören oder hört nur bis hier. Das heißt, noch nicht mal das. Ja, das ist eben der grundlegende Unterschied. Also Theorie selber gilt heutzutage als Irrtum und ist nicht erwünscht. Jetzt nicht im Kreis derer, die Theorie selber noch versuchen zu produzieren und so weiter, aber jetzt eine Theorie der Gesellschaft zu haben, gibt diese Möglichkeit jetzt ganz explizit nicht mehr gewünscht. Selbst auch eine quasi systemkonforme Theorie, sagen wir mal selbst systemkonforme Wirtschaftswissenschaften, wie wir jetzt zum Beispiel jetzt Krugman, Stieglitz und Varoufakis, die als komplett irre dargestellt werden, wenn das wirklich so wenig ist. Was aber das war nur in Deutschland, glaube ich. Das ist jetzt, macht jetzt was ganz anderes aus. Ja. Ja, ist sehr schade, aber wir haben noch drei Leute auf der Redeliste und es ist zwar schon 9, aber ich hätte gerne, wenn euch das möglich ist, dass wir das noch in Ruhe jetzt machen, dass die Leute das in Ruhe formulieren können und wer Zeit hat, sieht sich auch nimmt. Freddy. Dann Soros und dann Jan. Willst du abgeben? Ja? Ich weiß nicht genau, wie ich es formulieren will, aber wenn ich jetzt die letzten drei Vorredner dann irgendwie mehr anhöre, dann klingt es wirklich ziemlich fatalistisch. Also, ich bin auf der einen Seite, würde ich sagen, ist das der Fall. Aber dann kann man sich den besten Widerstand noch mal so nicht machen. Ich weiß nicht, wie du jetzt auf diesen Schluss gekommen bist. Wenn es schwierig ist, dann gebe ich mir lieber die Kugel. Aber das andere außer Versuchen, wir in die Kugel gehen. Ich möchte jetzt noch, ich möchte dazu mal was sagen, weil wir diese Diskussion echt schon oft geführt haben. Und weil du, glaube ich, in einem Punkt einfach nicht, irgendwie in dem Fall nicht willens warst, mir zuzuhören. Was kritische Theorie versuchen möchte, ist zu erfassen, was ist gerade. In welcher Situation befinden wir uns gerade, welchen Moment gibt es, welche Kräfte gibt es. Und das ist die Aufgabe, die geschildert ist. Und das versuchen wir, indem wir die Frage stellen, ist Marxismus noch relevant? Und um das Bild ein bisschen zu erweitern, wenn ich weiß, dass ich falle, kann ich checken, wie tief falle ich denn und habe ich vielleicht einen Fallschirm dabei. Und wenn nicht, dann kann ich immer noch mein Gebet sprechen. Aber erstmal wäre es vielleicht ganz wichtig zu gucken, so, was passiert denn gerade? Und dieses, was passiert denn gerade, ist das, was die kritische Theorie verteidigt gegen blinden Aktivismus. Gegen das, wir müssen doch einfach mal was machen, weil wenn wir einfach mal machen, wir nicht wissen, was wir machen. Weil wir auch das genaue Gegenteil machen könnten, sondern es könnte gut sein, dass die Waffe, mit der wir uns dann selbst entleiben wollen, eigentlich auf jemand anderen gerichtet ist. Das ist blinde Aktivität und das ist das, also, wogegen Theorie steht. Solange wir dieses Diskussion handlungsfähig sind, sind wir handlungsfähig. Und unfähig. Ja, also, beides. Ja, aber das ist nur das, was du damit meinst. Wenn eben die Handlungsfähigkeit fast schon vorausgesetzt ist, dann muss damit etwas möglich sein. Und das jenseits von großen Aktivismus, also großen Aktivismus, weil das ist nicht so, das hat macht die Möglichkeit gerade dazu ja auch, dass das möglich ist, was möglich sein muss. Also, wenn du nicht handlungsfähig bist, Vielleicht sollten wir jetzt den Jan nochmal das Schlusswort überlassen und dann können wir das weiterführen in der Bar oder danach, weil jetzt ist auch schon ein bisschen über der Zeit. Ja, wolltest du noch ein paar Sachen? Ja, ich muss noch mal so ein bisschen zusammenfassen. Ich glaube, ich kann mal ein bisschen Druck gemacht, wie sich gewissermaßen diese Auffassung davon, was heute so passiert, wie sich Marxist sein bedeutet gegenüber der Zeit, gegen die 70er Jahre. Und ich glaube, ein entscheidender Unterschied. Heutzutage im Deutschen des Marxismus ist es eine Meinung unter vielen. Ja. Irgendwie in den 70er Jahren hat es eine konkrete gesellschaftliche Praxis, zu der wir kritisch eingestellt sein sollten, wie das Bild. Und ich glaube, das trifft das Wesen von Marxismus, was sich in der Zeit verändert, in dem gesellschaftliche Kämpfe stattfinden. Und Marxismus ist nicht einfach nur eine persönliche Einstellung, sondern es ist die Frage davon, ich glaube, eine entscheidende Frage, die hier im Raum aufgekommen ist, was sich eigentlich mit der Theorie, mit der kritischen Theorie an diesem Verhältnis geändert hat. Was die kritische Theorie daran aufgefasst hat. Also wenn wir an Marx gehen, sagt Marx an mehreren Stellen, dass Theorie allgemein Erfahrung zu fassen hat. Und die gewissermaßen zumindest in der kritischen Form positiv formuliert werden. Also, was zu tun wäre. Und ich glaube, in der kritischen Theorie, gerade irgendwie mit negativer Dialektik und diesen Werken, stellt sich dieses Verhältnis in der negativen Art und Weise. Also nicht, dass wir sagen können, okay, was wir machen sollen, sondern was wir nicht machen sollen. Um gerade das Spannungsverhältnis aufzubauen. Und ich glaube, was tatsächlich mit Marxismus wie mit kritischer Theorie seitdem passiert ist, ist, dass es immer wieder ein positives Moment gibt. Und damit eigentlich das Feld von Theorie und Praxis kurz entscheiden. Und ich glaube, wozu gewissermaßen, was gewissermaßen irgendwie von der kritischen Theorie versucht wurde zu machen, ist eigentlich diesen Begriff von Marx, den er von Theorie hatte, gerecht zu werden, in der Zeit, in der sich die Verhältnisse ändern. Und ich glaube, eine entscheidende Frage heutzutage wäre, wie wir diese Erkenntnis okay, dann möchte ich das einfach mal so als Schlusswort stehen lassen. Vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich fand es eine sehr gute Erfahrung von mir aus. Ich hoffe, dass der eine oder die andere auch noch was mitgenommen hat. Und wirklich vielen Dank für euer Erscheinen. Wir sehen uns hoffentlich wieder bei einer unserer Aktivitäten, wie vorhin angekündigt. Habt einen schönen Abend, kommt gerne mit uns noch in die Bar, trinkt was, unterhaltet euch und streitet euch bitte. Vielen Dank.